Dann würde ich anfangen, ein, zwei Worte zum Entstehungskontext zu sagen. Und zwar ist dieses Strategiepapier im Zusammenhang unserer Aktivitäten in den Krisenprotesten seit 2009 entstanden. Wir sind seit Anfang der Krise, oder ja, die damalige Campus-Antifa ist seit Anfang der Krise in diesen Krisenprotesten bei diesen Krisenprotesten beteiligt. Das fing an mit dem sozialrevolutionären und antinationalen Krisenbündnis Frankfurt und der Organisation der Wir zahlen nicht für eure Krise-Demonstration. Auf dieser Organisation haben wir einen sozialrevolutionären Block mit der FAU Frankfurt, der Ökologischen Linken und damals der Antifa F, die nicht mehr in diesem Bündnis ist, gestellt. Die Fortsetzung, bestand in der Kampagne 3-2-1, uns Kapitalismus abschaffen. Darin haben wir auch versucht, konkrete Kämpfe wie Bildungsstreiks an der Uni, Kämpfe gegen Leiharbeit oder um Mobilität in einer antikapitalistischen Perspektive darin zu verorten. Und im bei der M31-Demonstration fanden diese Krisenproteste ihren Höhepunkt. Und wir würden auch die M31-Demonstration als ein Erfolg werten. Jedoch blieb bei uns im gewissen Sinne ein fader Nachgeschmack hängen, als dass sich diese Demonstration nicht in einer weitergehenden, übergreifenden Fixierung von Strukturen, die in der Krise gegen Protest organisieren. Darin konnte es sich leider nicht fortsetzen. Verstetigen. Gutes Wort. Gut. Damit, und das ist sozusagen der Entstehungskontext dieses Papiers. Ich glaube, es hat in einer fixen Idee begonnen, hat sich dann zu einer zweijährigen oder anderthalbjährigen Arbeit verstetigt. Und heute sitzen wir hier und wollen das mit euch diskutieren. Und ich würde jetzt weitergeben und ich denke, wir können anfangen. Ja, ich würde jetzt einfach nochmal kurz ein paar Kernthesen aus dem Papier vorstellen, also auch damit die Leute, die es bisher noch nicht gelesen haben, ja eine Grundlage haben, um die Diskussion dann später mitzuverfolgen und mitzugestalten. Das Papier gliedert sich in drei Abschnitte. In dem ersten Abschnitt geht es erstmal um so einen kurzen krisentheoretischen Ausflug, wo halt der Kernpunkt der Aussage ist, dass wir eben nicht davon ausgehen, dass die Krise bewältigt ist, sondern die Krisendynamik weiterhin anhält und sich tendenziell die Lage auch eher weiter zuspitzt. Deswegen auch der Titel Der kommende Aufprall. Also die Lage wird eher noch schlimmer. Diesen Teil des Papiers wollten wir jetzt nicht nochmal so großartig vorstellen, also ne, was es mit dem Entwertungsdruck auf sich hat und die kurze Staatskritik, die da noch mit in dem Abschnitt steht, können wir aber gerne in der Diskussion dann auch noch aufgreifen. Genau, primäre Intention dieses Abschnitts war es halt eher zu sagen, es ist halt dringend nötig, was zu tun und das eben nicht in der Form, die sich an irgendeine Form von Staatspolitik wendet, sondern ja eine radikale Perspektive von unten darstellt und eben eine Perspektive, die der Dramatik der Situation angemessen ist. Der Übergang, den wir dann machen, also im zweiten Kapitel geht es dann eher um diese grundlagentheoretischen Dinge, wo wir versuchen, im Grunde so eine bedürfnisbezogene Kapitalismuskritik mit einem totalitätsbezogenen Klassenkampfansatz zu verbinden. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Grundlage davon war erstmal eine gewisse Problemdiagnose. Wir haben in der Diskussion erstmal uns natürlich gefragt, was ist eigentlich der Mangel der bisherigen Widerstandsform gegen den Klassenkampf von oben und haben da zwei idealtypische Formen des Widerstands und der Proteste ausgemacht. Die eine Form ist halt eher die, dass man sich auf die verschiedenen Einzel- und Alltagskämpfe fixiert und eben nur seine Kämpfe im Betrieb, an der Uni und um Mieten, dass die eher vereinzelt in ihren Gebieten hängen bleiben und es eben nicht schaffen, ihre jeweiligen Kämpfe weiter gesellschaftlich zu kontextualisieren. Wie gesagt, idealtypisch, solche Kontextualisierung und Vernetzung finden natürlich auf der Ebene öfter statt. Aber das ist zumindest die eine Seite, wo es primär darum geht, konkrete Interessen durchzufechten. Auf der anderen Seite gibt es dann eben so linksradikale Politgrüppchen wie uns, die meistens eher auf die Straße gehen am Wochenende, um für die Abschaffung des Kapitalismus und des Lohnarbeitssystems zu demonstrieren und im Grunde auch schon seit Jahren die Problemanalyse haben, dass diese Kämpfe nicht mit den Alltagskämpfen verbunden sind. Wie gesagt, dieses Problem ist natürlich schon seit langem Thema in der radikalen Linken und umso erstaunlicher ist es deshalb, dass da bisher keine größeren systematischeren Versuche gemacht wurden, das zusammenzubringen. Und wir sehen eben einen zentralen Punkt darin, dass es nötig ist, diese beiden Seiten zusammenzuführen, um die jeweiligen Kämpfe effektiver zu machen und eben nicht nur, wie das bisher passiert ist, so Groß-Events als Kristallisationspunkte von Bewegung zu verwenden, weil man dann eben auch nur an einem Tag mal auf der Straße zusammenkommt und danach wieder sich alles verflüchtigt, ohne dass eben solche Prozesse der Verstetigung stattfinden. Deshalb ist für uns diese Problemdiagnose auch direkt verbunden gewesen, immer mit der Organisationsfrage. Also wie können solche beginnenden Prozesse der Vernetzung eigentlich langfristig aufgefangen werden und weitergetrieben werden? Und dafür haben wir dann eben versucht, eine Grundlage zu finden. Und die besteht eben darin, zu versuchen, eine bedürfnisbezogene Kapitalismuskritik mit einem totalitätsbezogenen Klassenkampfansatz zu verbinden. Und ich würde jetzt einfach nochmal kurz drei Funktionen des Konzepts des Klassenkampfs darstellen, in denen so ein bisschen die Grundüberlegungen von uns zusammengefasst sind. Die erste Funktion, die für uns das Klassenkampfkonzept hat, ist eine Verbindung hinzukriegen zwischen Bedürfnis und Kritik. Also ausgehend von der Annahme, dass die Forderung nach der Abschaffung des Kapitalismus sich nur aus den Widersprüchen ergeben kann, in denen die Bedürfnisse des eigenen Lebens zu den Bedürfnissen des Kapitals stehen. Und solange das nicht der Fall ist, bleibt Kritik eben idealistisch und hat im Grunde keinen Motivator, diese theoretische Erkenntnis in eine Praxis zu überführen. Also erst, wenn die Kritik auch auf Bedürfnisse trifft, ist ja auch schon eine alte Überlegung von Marx, kann die Kritik zum Kopf der Leidenschaft werden und wird die Theorie eben zur materiellen Gewalt. Im Klassenkampf kann man jetzt erstmal einen Kampf um die Durchsetzung erstmal systemimmanenter Interessen sehen, aber in diesen Kämpfen artikulieren sich eben auch Bedürfnisse, also nach Reproduktion, nach einem Dach über dem Kopf, nach Absicherung im Krankheitsfall etc. Und dass diese Interessen in Konflikten artikuliert werden, liefert eben einen Ansatzpunkt dafür, dass eine Reflexion über diese Interessen stattfindet und eben auch die Begrenztheit dieser Interessen erkennbar wird und wie auch die Bedürfnisse, die hinter diesen Interessen stecken, durch die wertförmige Kanalisierung beschränkt werden. Das heißt, auch wenn diese Klassenkämpfe erstmal immanent sind, bieten sie immer das Potenzial, einen Bruch klarzumachen zwischen eben den eigenen Bedürfnissen und den wertförmigen Interessen, die man heutzutage gezwungen ist zu haben. Genau. Das ist der eine Aspekt, die eine Funktion, die der Klassenkampf für uns erfüllen soll. Da gibt es auch schon auf jeden Fall diverse Diskussionsstränge, an die man anknüpfen kann. Also seien es die Diskussion über die Care Revolution oder die alten Texte von Hans-Jürgen Krahl. Da findet man auf jeden Fall schon mal ganz gute Ansatzpunkte, um so eine Diskussion weiterzuführen. Dann zur zweiten Funktion, die der Klassenkampfbegriff übernehmen soll. Die besteht darin, für die verschiedenen Einzelkämpfen eine Klammer zu bilden, Die verschiedenen Probleme der verschiedenen Subjekte lassen sich über den Begriff des Klassenkampfs auf einen gemeinsam geteilten Problemzusammenhang beziehen, auf den nämlich, dass wir alle als Lohnabhängige oder unser Leben als Lohnabhängige gestalten müssen und eben nicht über die materiellen, sozialen und zeitlichen Bedingungen unserer Reproduktion bestimmen können. Und diese kapitalistische Trennung der Produzentin von den Produktionsmitteln im weitesten Sinne impliziert immer auch eine Trennung der lohnarbeitsförmigen Produktion von der privaten, materiellen und generativen Reproduktion der Arbeitskraft. Das heißt, auch der Reproduktionsbereich ist von Bedingungen geprägt, die ihr von der kapitalistischen Arbeitsorganisation und den Produktionsverhältnissen auferlegt werden. Wenn man jetzt den Klassenkampf begreift als einen gemeinsamen Kampf um die Aneignung eben der materiellen, sozialen und zeitlichen Bedingungen der Reproduktion, findet man genau eine Grundlage dafür, die konkurrierenden und auch entgegengesetzten Interessen innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen verbinden zu können, und hat eben eine Basis für Solidarisierungsprozesse, die einerseits eben die Durchsetzungsfähigkeit von Einzelinteressen verstärken können und andererseits gleichzeitig in diesem Prozess der Solidarisierung und Reflexion und Diskussion die Interessen, die man zunächst mal artikuliert, auch transformiert. Das erstmal nur so abstrakt. Vielleicht kann man das später noch mal konkreter an Beispielen durchgehen. Aber ich will es jetzt auch nicht zu lang machen. Also zweite Funktion, Klassenkampf als Klammer für verschiedene Kämpfe. Die dritte Funktion, die das Konzept für uns übernehmen soll, ist eben eine Reorientierung der Arbeit der linksradikalen Politgruppen, wie wir eben auch eine sind, also eben auch eine Reorientierung unserer Arbeit. Es hat ja bei den linksradikalen Gruppen schon seit langem im Grunde ein Abschied von Proletariat stattgefunden, der meist darauf hinauslief, dass man sich selbst gar nicht mehr als Teil der lohnabhängigen Klasse gesehen hat, sondern eigentlich nur noch als so eine Stimme der Vernunft, die ab und zu mal am Wochenende auf der Straße auftaucht und da versucht, eben die Abschaffung des Kapitalismus durchzusetzen und eben keine Politikform gefunden hat, wo die eigenen oder die Alltagsverhältnisse, in denen man selbst daran beteiligt ist, die herrschenden Verhältnisse zu reproduzieren, in den Fokus der Organisierung zu rücken. Das heißt, wenn wir irgendwie dafür plädieren, mit oder in den Kämpfen Klassenbewusstsein zu entwickeln, dann ist das nichts, was sich vor allem an andere richtet, sondern vor allem auch an uns. Also wir sind vor allem auch die, die es nötig haben, Klassenbewusstsein zu entwickeln. Und das war eben auch mit ein Grund, warum wir den Begriff jetzt in unseren Namen mit reingenommen haben. Also wir haben uns ja letztes Jahr von Campus Antifa zu Antifa-Kritik und Klassenkampf umbenannt. Und das war eben auch für uns selbst eine kleine bewusstseinsbildende Maßnahme. Genau. Also um das vielleicht nochmal kurz ein bisschen klarer zu machen, was das bedeuten könnte. Früher hieß es ja häufiger, und wir hatten auch hier schon mal eine kleine gruppenübergreifende AG soziale Kämpfe vor einigen Jahren, dass man versuchen möchte, als radikale Linke in soziale Kämpfe zu intervenieren. Und das sind halt Überlegungen, die immer schon ein Verhältnis der Äußerlichkeit voraussetzen, anstatt dass man sich selbst als Teil der Lohnabhängigen begreift, die um ihre eigenen Reproduktionsverhältnisse kämpfen. Und in diesem Sinne müsste man eigentlich eher eben in seine eigenen Kämpfe intervenieren und sich selbst radikalisieren im wörtlichen Sinne, also sich an die eigene Wurzel packen, nämlich die lohnabhängige Existenz. Und diese Umorientierung haben wir dann eben zum Ausgangspunkt genommen für unseren Organisierungsvorschlag. Dabei geht es eben nicht darum, erneut irgendwie eine Bündelung von bereits existierenden linksradikalen Politgruppen vorzuschlagen, sondern darum, einen kontinuierlichen und dezentralen, aber strategisch diskutierenden Vernetzungszusammenhang von Unabhängigen aufzubauen, die in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen tätig sind und auch kämpfen. Also wer es früher mal mitgekriegt hat im Zuge des M31-Prozesses, also nach dem großen Aktionstag im März 2012, gab es ja nochmal ein Papier vom M31-Netzwerk, wo es darum ging, einen eventuell nächsten europäischen Generalstreik zu unterstützen. Und in dem Prozess haben wir eben begonnen, hier in der Region nach linken Betriebsgruppen, Betriebsräten und Aktiven in verschiedenen Einzelkämpfen zu suchen, um halt zu mobilisieren für einen gemeinsamen, wahrscheinlich eher symbolischen Streik bei einem eventuellen nächsten europäischen Generalstreik. Und in die Richtung soll eigentlich unser Organisierungsvorschlag weitergehen. Eben genau mit dem Ziel, dass sich beginnende Solidarisierungsprozesse nicht wieder verflüchtigen, wenn irgendein Event vorbei ist, sondern sich organisationspraktisch verstetigen. Ein Ansatzpunkt, wenn man das weiter diskutieren möchte, könnte eine kritische Aktualisierung des Arbeitsfeldansatzes vom sozialistischen Büro sein. Das haben wir im Papier ganz am Ende erwähnt. Das ist übrigens auch ein Vorschlag, der schon 2010 vom Hans-Jürgen Krahl-Institut bei dem Ums-Ganze-Kongress in Bochum platziert wurde. Wie gut die Idee ist, haben wir damals nicht gecheckt, aber man kann damit, glaube ich, einiges anfangen. Genau, weil es eben auch schon so ein Versuch war, die Betriebsgruppen und die organisierten Leute, die es schon gab, unter einem gemeinsamen Dach zusammenzubringen, sie dadurch aber nicht aus ihren verschiedenen Arbeitsfeldern rauszuholen, sondern sie eigentlich eher zu bestärken, in diesen Arbeitsfeldern eine radikale Politik zu machen oder am Anfang radikal, und das hat sich dann so ein bisschen entradikalisiert, aber das wäre eben Teil einer Aufbereitung dieses Organisierungsansatzes, den man weiter diskutieren müsste. Wir haben dann am Ende vom Papier auch noch so ein paar konkrete Punkte benannt, wie so eine Organisierung strukturell nicht unbedingt beschaffen sein müsste, aber was so ein paar Eckpfeiler wären, die eine Organisierung auf jeden Fall bräuchte. Also von einem systematisierten Erfahrungsaustausch über einen gut funktionierenden Kommunikationszusammenhang oder eben eine Form von öffentlicher Ansprechbarkeit. Das würde ich jetzt hier alles erstmal noch nicht so darstellen, weil der erste Schritt ja erstmal wäre, sich überhaupt darüber zu verständigen, ob so eine Form der längerfristigen arbeitsfeldbezogenen Organisierung sinnvoll ist, und wenn man da irgendwie d'accord geht, dann kann man eben sich noch genauer diese konkreten Geschichten angucken. Genau, und wie da so die Interessenlagen sind, weil es natürlich jetzt auch nicht unbedingt darum gehen kann und soll, dass bereits existierende Organisierungen sich einfach auflösen und irgendwas ganz Neues entsteht, sondern man irgendwie gucken muss, wie das, was bereits existiert, sich besser vernetzt und dadurch kräftiger wird. Kannst du nochmal sagen, was mit Arbeitsfeld gemeint? Ja, also es war bei dem Arbeitsfeldansatz die Grundidee, dass die Leute sich einerseits anhand ihrer Berufstätigkeit organisieren. Also es gab dann eben so einen Verband von Sozialarbeitern, einen Verband von Leuten aus dem Bildungsbereich und noch ein paar andere, glaube ich, die fallen mir jetzt gerade nicht alle ein. Und daneben gab es aber immer auch verschiedene Leute und Grüppchen. Also beispielsweise ein Arbeitsfeld war so eine sogenannte Dritte Welt Arbeitsgruppe, wo man dann eben sich nicht nur um die Berufsrolle organisiert hat, sondern eben auch andere Themen aufgegriffen hat. Und das dann aber trotzdem versucht hat zu verbinden mit den anderen Ansätzen. Aber also Arbeitsfeld heißt jetzt nicht Organisierung nur in der Arbeitswelt, sondern um Interessen, die man auch sonst politisch haben kann. Und das halt in einem Dach zusammenkriegen. Gut, so grob. Oder wolltest du vielleicht noch ergänzen? Gerade hatte ich was, jetzt ist mir entfallen. Nee, aber was natürlich ja auch ein ganz wichtiges Feld war, waren ja nicht nur Sozialarbeiter und so, weil die schon der Ausgangspunkt von denen waren, sondern eben auch gerade Betrieb und Gewerkschaft, wo heute der Express ja quasi noch ein Fortbleibsel davon ist. Genau, und eben das Wichtigste, die Interessierung, die Organisierung nicht nach Köpfen, sondern entlang der eigenen Interessen, anhand der eigenen Arbeitsfelder, die sich dann eben aufeinander beziehen. Gut, ja, das so war es erstmal von mir, und jetzt sind wir gespannt auf Kritik. Schießen. Wer möchte zuerst? Na gut. Mir ist wohl. Dann erstmal vielen Dank zuerst für diese Einladung. Eigentlich ist ja ein bisschen frech, dass ihr so lange gebraucht habt, uns mal einzuladen. Gerne wieder und öfter. Genau. Ich bin von der Basisgruppe Antifaschismus aus Bremen. Obwohl wir ja Basisgruppe Antifaschismus heißen, sind wir keine Antifa-Gruppe. Unser Name ist irgendwie gruppenhistorisch bedingt. Wir sind eine allgemeinpolitische Gruppe und organisiert im kommunistischen Ums-Ganze-Bündnis. Von der Form her ist es so ein bisschen eine Herausforderung, heute Abend was zu eurem Papier zu sagen. Also wir haben uns mit eurem Papier beschäftigt, auseinandergesetzt, haben auch so ein bisschen zusammengetragen, was sind denn unsere Meinungen, Anmerkungen, Kritiken, was sind da Sachen, die, wo wir die Gedanken richtig schlau und gut finden und die wir uns gerne mal klauen würden, all solche Dinge. Genau. Und ich habe mich heute für eine Form entschieden, von der ich hoffe, dass sie nicht allzu einschläfernd ist und gleichzeitig übersichtlich. Ich habe mir irgendwie 11 Aspekte ausgeguckt aus eurem Papier. Das sind Aspekte, von denen jedenfalls wir angenommen haben, sie sind wichtig. Genau, und zu denen würde ich gerne was sagen. Wenn die Form zu kritisch, zu besserwisserisch oder sonst was sein sollte, dann täuscht die Form. Ja, ihr wisst das, Form und Inhalt, ne? Wir haben nämlich auch 2012 im Zuge dieses M31, European Day of Action Against Capitalism, haben wir uns damals auch damit auseinandergesetzt mit dieser Frage. Also wir haben seit Jahren auch eine AG Soziale Kämpfe. Und wir haben auch versucht, M31 bei uns im Bremen Lokal zu wenden, wollten das eben nicht aktionistisch betreiben, so von Praxis zu Praxis stolpern, aufs Event ausgerichtet, sondern wir wollten das so ein bisschen analytisch, strategisch, taktisch, grundieren. Rausgekommen ist damals auch bei uns ein Text, der ist nicht ganz so umfangreich wie der eure, der ist auch deutlich abstrakter und allgemeiner. Trotzdem weist er unglaublich viele Gemeinsamkeiten auf. Darum habe ich gesagt, wenn die Form mir zu negativ ist, wenn ich zu viel Kritik betone, dann liegt es daran, dass wir unglaublich viele Gemeinsamkeiten haben, inhaltliche Gemeinsamkeiten, genau, und die sich auch in diesem Text drin wiederfinden. Genau, ab und zu werde ich auch Gemeinsamkeiten selbstverständlich betonen. Ich wollte nur quasi dem vorweggreifen. Genau, vielleicht auch schon mit so einer Besserwisserei beginnend. Ihr habt ja so ein bisschen als analytischer Ausgang in eurem Papier die Krise genommen. Das hat, so hast du es auch dargestellt, hat was damit zu tun mit eurer Praxis hier in Frankfurt, so aus dem Krisenbündnis heraus. Wir fanden es nur noch mal wichtig zu betonen, der Kapitalismus, der ist natürlich nicht nur zu kritisieren und abschaffungswürdig in und aufgrund der Krise, sondern auch außerhalb der Krise im Normalbetrieb ist es eine schweinische, die Menschen beschädigende und ausbeutende Einrichtung und Veranstaltung, die revolutionär abgeschafft gehört. Wie gesagt, fällt unter Besserwisserei, ist vermutlich auch irgendwie Konsens. Ich wollte es nur trotzdem schon nochmal eingangs tun, weil es kam da nicht, also jedenfalls für mich, fehlt diese Vereindeutigung nochmal da drin. Und vielleicht, wo wir noch bei den Besserwissereien sind, ihr habt ja am Anfang so eine Kritik an Symbolpolitik und das finde ich auch total richtig und gut. Ihr sagt da drin, Anfang der 90er und in den Nullerjahren gab es so eine Fixierung oder Reduzierung auf Symbolpolitik innerhalb der Linken, als Folge so ein bisschen davon, dass auch nach diesem Bruch von 89, 90 so ein Verbrauch von einer Utopie, ne, das Ende der Geschichte und so weiter gewesen ist. Dafür finde ich nochmal wichtig, klar zu haben, auf dem Schirm zu haben, dass das zwar für die anti-autoritäre, radikale, autonome Linke vielleicht so richtig ist, für das ganze Feld der autoritären Linken, also all das, was so unter Marxismus-Leninismus fällt, für die gilt es nicht. Die haben durchgängig seit 1989, 90 auch weiterhin so eine kleine Alltag- und Tagespolitik betrieben, auch Betriebsarbeit. Die halte ich für total verkehrt, aber sie haben sie betrieben und das, finde ich, fällt auch da rein. Also das ist nötig zu betrachten, weil wir haben ganz oft vielleicht als radikale Linke so einen beengten oder verengten Blick vielleicht, gucken auf unsere eigenen 5.000 bis 8.000 People, die in der BRD da so unterwegs sind. Und jedenfalls, wenn ich diesen blöden Verfassungsschutzbericht glauben darf, laufen dann noch 30.000 andere Leute rum. Und ja, ihr habt das mit den Zahlen mitgekriegt, die sind deutlich mehr als wir. Und Quantität ist kein Argument, aber ich finde es wichtig, auf dem Schirm zu haben. Genau. Das war quasi auch schon die erste Anmerkung. Genau. Zweite Anmerkung wäre, also diese von euch angestrebte Aktualisierung des Klassenkampfs, das finden wir total richtig und spannend. Da fehlt uns aber etwas, quasi so ein nächster weiterer Schritt. Weil das ist eine sehr allgemeine Analyse und auf diese sehr allgemeine Analyse muss unseres Erachtens eine konkrete Analyse folgen, sonst verbleibt das Ganze abstrakt. In diesem Fall wäre das die Frage nach der Neuzusammensetzung nämlich der Klasse. Also wenn ich den Klassenbegriff aktualisieren und reaktualisieren will und angucken will, dann muss ich halt auch eine Aussage über die Klasse selber tätigen und sagen, ja, wie ist sie denn zusammengesetzt, was passiert denn da gerade mit ihr? So, und da sind wir natürlich dann auch wieder bei der Krise, weil die Krise macht ganz viel mit der Klasse, mit dem Weltproletariat an dieser Stelle. Also Stichwort globale Migrationsströme, Geflüchtete, all das fällt da ja darunter. Können wir uns auch die andere Flanke angucken, zum Beispiel, wie geht der Staat damit um, Stichwort Hartz IV oder Ausländerinnengesetze. So, was hat das für Folgen auf die neue Zusammensetzung der Klasse? Wenn wir in den Rewe oder den Aldi um die Ecke gehen, da finden wir da bereits schon das irgendwie dargestellt in den Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, die Trennung nach den Festangestellten, dann haben wir die Zeitarbeitsfirma, dann haben wir im Regelfall die Kolleginnen und Kollegen vom Reinigungspersonal und das Ganze ist dann sortiert nach Pass, nach patriarchaler Sortierung, nationalistischer Sortierung. Und da haben wir Variationen und Sorten von Neuzusammensetzung von Klasse. Und das glaube ich, ist eine wichtige und notwendige nächster Schritt oder so, der folgen müsste. Genau, das habt ihr so ein bisschen in dem Text drin. Also zum Beispiel, indem ihr auf diese Zuspitzung der Widersprüche im Care-Bereich hinweist, vielleicht tue ich euch da Unrecht, aber der Eindruck von uns war, das passiert so zufällig. Also da gibt es halt Praxis, gerade bundesweit so, und deswegen fällt das halt ins Auge. Das ist aber so ein bisschen so eine analytische Zufälligkeit. Und schön wäre es doch, wenn wir quasi eine analytische Systematik drin hätten, wo wir Aussagen tätigen könnten über die neue Zusammensetzung der Klasse. Genau. Vielleicht, damit wir überhaupt miteinander umgehen können, das sind ja unglaublich viele Sachen, wollen wir es vielleicht so machen, wenn ihr direkt nach so einem Beitrag Fragen oder Verständnisfragen oder Ähnliches habt, wäre es super, wenn ihr gleich dann irgendwie schreit und es vorbringt. Genau, weil, also ich würde es vergessen, was ich vor 10 Thesen gesagt habe. Und genau. Genau, dritte Anmerkung. Wir teilen auch die Einschätzung, dass es einen Unterschied gibt, zwischen der abstrakten Klasse und dem Bewusstsein ihrer Insassen über ihre Klasse. Wir sind auch der Meinung, dass es nötig ist, für die Klasse, um von der Klasse an sich und zur Klasse zu sich zu kommen, ein Prozess der Konstituierung nötig ist. Genau, so viel zu Zustimmung. So. Ja, da gehen wir vollkommen mit euch mit. Viertens. Wir verwenden aber einen anderen Begriff von Klassenbewusstsein, ist uns aufgefallen. Darüber sind wir so ein bisschen gestolpert, als wir das gelesen haben, weil bei uns, jedenfalls in unserem Text, funktioniert der Begriff anders. Ich glaube, in zwei Sorten von Klassenbewusstsein, nämlich das Klassenbewusstsein der Klasse an sich und das Klassenbewusstsein der Klasse für sich. Also das erste Bewusstsein, ne, das ist der Klassenbewusstsein der Klasse an sich, das begegnet uns im Regelfall ganz schön oft da draußen. Das ist so ein affirmatives Bewusstsein. Also dieses, ich bin stolz auf meine Arbeit. Das ist im Regelfall dann noch mit irgendwelchen anderen Ideologien verwoben. Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, all das ganze Zeug, von denen die Leute, also weil die Leute, die morgens zur Arbeit gehen müssen oder sich ins Amt quälen oder keine Möglichkeit zum Amt zu kommen, die wissen da ja darum. Die sind ja nicht deppert, denen ist ja durchaus klar, was mit ihrem Leben passiert. Aber sie haben eben nicht einen kritischen Begriff von diesem Klassenbewusstsein, den ihr da drin habt. So. Genau. Und da würden wir nochmal differenzieren und sagen, nee, die Leute da draußen, die haben halt einen Begriff von sich als Klasse, aber halt einen affirmativen. Wir teilen auch die Kritik an der häufigen Abstraktheit von linken Kämpfen, also dieses richtig wütende durch die Straßen ziehen und der Gesamtscheiße es wirklich gezeigt zu haben. Aber wir meinen, dass es solche Orte des kollektiven Zusammenkommen braucht. Einmal deswegen, weil Menschen eben nicht so Wissen- und Vernunftbehälter sind, die durch die Gegend laufen und einfach nur mit dem richtigen Argument gefüllt werden müssen, sondern weil Menschen eben allumfassende, sinnliche Wesen sind, die durchaus auch sowas brauchen von so einem Ort des kollektiven Zusammenkommens, der Erfahrung von, boah, ich bin nicht allein. Dieses, ne, das geistert gerade hier durch die linke Alltagspresse immer dieses, die die Angst im Kapitalismus und also diese ganzen Schlagworte davon. Und da kann so eine Art des kollektiven Zusammenkommens durchaus mal so ein Moment sein des Durchbrechens dieser Vereinzelung in diesem Laden. Das kann auch umkippen, reaktionär, aber trotzdem ist das ein wichtiger Moment. Und zweitens kann das ein wichtiger Moment sein, gerade diese Abstraktion, wo wir es den Laden da draußen richtig zeigen und vielleicht auch ewig lange Redebeiträge halten, von denen die Hälfte nicht zuhört, indem die andere nämlich trotzdem dabei zuhört, ist es trotzdem irgendwie ein wichtiger Ort, dann doch Wissen und Kenntnis um die Allgemeinheit der Abstraktion der Verhältnisse zu erfahren. Deswegen unser Schluss wäre daraus, nicht weniger abstrakte Kämpfe, sondern gleichzeitig mehr konkrete führen. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Kann sein, dass wir euch da fürchterlich Unrecht tun und da wir euren Text an der Stelle zu bösartig oder sonst was gelesen haben. Genau, vielleicht meint ihr das ja auch. Genau, sagt es. wir sind auch der Meinung, dass ein Schritt in die richtige Richtung sein könnte, uns selber zum Gegenstand unserer Praxis zu machen, unsere Lebensverhältnisse zu problematisieren, sie darzustellen und zum Gegenstand zu machen. Wir sind eben auch selber Subjekt unserer eigenen sozialen Befreiung. Das ist irgendwie eine Binsenweisheit autonomer, antiautoritärer Linken, eigentlich banal, dass wir das vorbringen müssen. Genau. Also wir schießt euch ein. Wir teilen auch, dass der Kapitalismus über das Aufzeigen des Widerspruchs zwischen den Bedürfnissen auf der einen Seite und dem, was gesellschaftlich möglich ist, erfolgen kann, beziehungsweise über den Nachweis darüber, dass die Verhältnisse eben schädlich sind für ihre Insassinnen. Wir fanden auch sympathisch und spannend, dass ihr nochmal so eine Kritik zum Bedürfnisbegriff da drin gemacht habt. Also dass Bedürfnisse eben nicht transzendieren, über den Verhältnissen schweben. Da ist irgendwie der Kapitalismus und hier sind unsere guten Bedürfnisse so, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Das ist auch eine widersprüchliche Natur, aber widersprüchlich im Sinne der Dialektik. Also weil jede Gesellschaftskritik ist notwendig dialektisch begriffen. Das ist die Quadratur des Kreises. Wir sind Insassen in dieser blöden Gesellschaft. Wir machen sie jeden Tag hinter unserem Rücken und trotzdem wollen wir sie abschaffen. Ja, verdammte Axt so. Und das ist eben der dialektische Charakter da drin und der findet sich, glaube ich, auch in diesem Bedürfnispunkt da wieder. Wir teilen auch euren Klassenkampfbegriff. Jedenfalls habe ich das gedacht, als ich den Text gelesen habe. Nachdem du jetzt so ein bisschen das vorgestellt hast, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Wir beschreiben ja Klassenkampf, oder wir sind ja der Meinung, dass Klassenkampf nichts Revolutionäres ist, nichts diese Verhältnisse Sprengendes, Transzendierendes, sondern Klassenkampf ist einfach immer da, wo es zwei Klassen gibt. Mindestens zwei Klassen gibt. Antike Gesellschaft hat irgendwie mehr von denen aufgewiesen, zum Beispiel. Immer da, wo es eine Klassengesellschaft gibt und mindestens zwei Klassen, gibt es auch Klassenkampf zwischen diesen beiden Klassen. Mindestens die eine versucht die andere, ne? Ihr kennt das, wenn ihr zur Arbeit geht oder so. Genau. Und deswegen ist es quasi, es ist einfach das notwendige Verhältnis der Klassen zueinander. In diesem Klassenkampf bringt jede Seite ihr jeweiliges Interesse vor und versucht es möglichst durchzusetzen. Jedenfalls meine persönliche Erfahrung ist, dass die Klasse, wo ich der Meinung zugehörig bin, gerade nicht so richtig gut dabei ist, ihr Interesse hier durchzusetzen. Nichtsdestotrotz ist das, was stattfindet, auch wenn wir nicht erfolgreich sind, im Klassenkampf immer Klassenkampf. So. Und indem ich aber losgehe als Angehörige der zu blöder Lohnarbeit oder ähnlichem gezwungenen Klasse und versuche das durchzusetzen, verbleibe ich ja aber ja affirmativ auf dem Boden dieser Klasse und dieser Klassengesellschaft. Und das ist eben nicht das revolutionäre Moment da drin. Genau, da dachte ich erst, das teilt ihr so auch. Jetzt hatte ich so ein bisschen den Eindruck, nee, ihr seht da schon noch mal ein bisschen mehr drin. Da fände ich es spannend, irgendwie von dir was dazu zu hören. Genau. Auch vielleicht banal, muss man aber vielleicht trotzdem sagen, weil gegenüber ums Ganze gibt es da des Öfteren so komische Fehlurteile. Auch wir sind natürlich irgendwie der Meinung, dass es keinen Hauptwiderspruch im analytischen Sinne in dieser Gesellschaft gibt. Es gibt eine gesellschaftlich verwobene Totalität von Widersprüchen, die zusammenhängen und als Ganzes uns gegenübertreten und auch als Ganzes eben abgeschafft gehören. So. Jo. wo wir dann schon bei uns Ganze und den Vorurteilen sind oder Fehlurteilen. Ihr habt da ja einen Abschnitt zur Kritik an uns. Nein, total sympathisch, ja. Also nichts langweiliger ist doch, als wenn ich irgendwie durch die Straßen oder durch die Blockwelt laufe und denke, ich habe recht und das Ganze auch noch popkulturell verkleide und ein bisschen Techno-Musik vorne und hinten ranklebe und niemand antwortet darauf, ja. Wenn ich nicht mal mehr kritikwürdig bin, dann habe ich richtig was falsch gemacht. So. Genau, wir würden die Kritik an dieser Stelle zurückweisen, hätten aber naja. Aber wenn ihr ihn gehört habt, kam da ein Aber. Das verspricht ja immerhin was. Also er macht die Kritik da drin so ein bisschen an diesem ums ganze Buch auf von, ach keine Ahnung, 2006, 2007. Vielleicht liegen wir falsch, aber dieses Buch bildet jedenfalls unserer Auffassung nach nicht den Diskussionsstand innerhalb von uns Ganze ab und wieder. Ich würde da eher hier der unsägliche Gegenstandpunkt hat, glaube ich, vor ein, zwei Jahren da irgendwie so einen extra Schwerpunkt rausgebracht, wo auch die 4 Jahre nach Erscheinen unseres Buches unser Buch kritisiert haben. Da kritisieren sie ja gerade das Fehlen irgendwie dieses Klassenbegriffs und Ausbeutungsbegriff da drin. In dem Moment bin ich plötzlich echt der Meinung des Gegenstandpunktes, das sehe ich auch so und genau, finde deswegen, eure Kritik trifft uns da nicht. Ähnlich verhält sich das mit dem Interview aus dem neuen Deutschland. Also nicht nur, dass ich als Mensch, der Geschichte studiert hat, sagen würde, jo, die Quelle taugt nicht. Ich habe das tatsächlich anders verstanden, als was der Genosse da sagt, nämlich, dass er also darauf hinweisen wollte, also eben, dass er nämlich auch diese Trennung gemacht hat von so einem Klassenbegriff von affirmativ und nicht affirmativ und dass der Genosse von der Top in dem ND einfach schlicht sagen wollte, das hat er ja zu dem Kollegen, den trotzkistischen, da krümmt sich meine Zunge, dem trotzkistischen Genossen gesagt, der gesagt hat, er macht hier so eine Klassenstandpunktpolitik und davon hat er sich ja abgegrenzt und hat gesagt, nee, auf so eine affirmative, nationalistisch verhetzte Scheiße haben wir keinen Bock. Das finde ich auch richtig, das schließt es aber überhaupt nicht aus und spiegelt sich, glaube ich, auch an den aktuellen ums Ganze aufrufen wieder, nicht Klasse und Lohnarbeits- und Ausbeutungsverhältnisse als Wirklichkeit auf dem Schirm zu haben. Aber, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt da so ein Aber drin, tatsächlich würden wir uns auch wünschen wir uns innerhalb von uns Ganze, naja, so eine intensivere Diskussion über Antikapitalismus, Klassenneuzusammensetzung und Alltagskämpfe. Wir haben aber den Eindruck, wir sind da auf einem guten Weg. Und naja, okay, habt ihr euch jetzt, ich setze mich jetzt hier auch heute Abend nicht hin und sage, ich finde mich und meinen eigenen Laden scheiße. Wer fände auch ich schräg? Genau, aber jetzt, um mal zum Konkreten zu kommen. Euren Bürovorschlag. Da haben wir nämlich tatsächlich einen ganzen Haufen Fragezeichen an der Stelle. Wir haben uns das versucht, nämlich vorzustellen. Die Zeit rennt, willst du mir sagen? Da mache ich es ganz. Ich habe nur gespiegelt. Ach so. okay, ich mach's. Bin was ja auch quasi. Darf ich das noch zu Ende bringen? Ja, bitte. Okay. Wir haben in Bremen ein Zentrum, das heißt Resonanz. Und in diesem Zentrum, das hat irgendwie so einen Veranstaltungsraum, ein paar kleine Räumlichkeiten. Da betreibt tagsüber der Bremer Erwerbslosenverband, das ist so ein staatlich unabhängiger Erwerbslosenverband, Beratung. Da trifft sich die Hafenarbeiter in Gewerkschaft Contherm, das ist eine Abspaltung von Verdi, nicht linksradikal, aber sie hat bei den letzten Betriebsratswahlen Verdi im Hafen geschlagen. Da trifft sich eine Taxifahrerin-Gewerkschaft und da trifft sich auch die IWW, von der dankenswerterweise davon auch Materialien ausgefahren. Liegen. So, und jetzt gehen wir hin als BA, sagen, machen jetzt einmal in der Woche da ein Plenum und layouten Ihnen jetzt auch die Flyer, dann sehen die auch besser aus von den Kolleginnen und Kollegen von den Taxifahrern. Ihr wisst nicht, wie sie aussehen. Ist das dann? Also, weil uns erschien das merkwürdig technisch. Da hat sich dann ja nichts qualitativ verändert. Also, die Kolleginnen und Kollegen von Contherm, die machen eine super Gewerkschaftsarbeit in dem Sinne von, dass die erstmal ihre eigenen Interessen stark machen und sagen, Boss, auf diese Arbeitsverhältnisse haben wir hier keinen Bock. Das macht sie aber nicht zu linksradikal, nicht zu Antikapitalistin und auch nicht zu Kommunistin oder ähnliches. Und die spannende Frage ist doch, wie kommt denn das zusammen? Und mein Eindruck wäre, nur weil ich jetzt für die Flyer mache und verteile, wird da draus nichts so. Sondern genau, das erscheint mir so eine merkwürdig technische Wendung des Ganzen und ihr habt ja immer betont, und da sind wir auch eurer Meinung, wir selber sollen Gegenstand, Subjekt doch unserer eigenen Befreiung sein. Wenn ich jetzt den Kolleginnen und Kollegen von Conter meine Flyer, ihre Flyer verteile, wo bin denn dann ich und meine blöde Lohnarbeit? Genau. Genau, da würden wir dann eher Auskunft für euch uns wünschen. Genau, das war es tatsächlich von mir. Ja, danke. Komme ich jetzt. Also ich bin von den Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft aus Berlin. Wir haben dieses Papier diskutiert und wir haben uns sehr über die Einladung gefreut und auch über das Papier gefreut. Wir sind normalerweise bei Podiumsveranstaltungen so ein bisschen snobistisch. Wir gehen da eigentlich nicht hin, weil wir schon Podiumsveranstaltungen für Events, so wie ihr das nennt, oder für Spektakel halten. Bei dem hier war aber von Anfang an klar, dass wir das machen wollen, weil dieses Papier tatsächlich uns irgendwie sehr weitgehend überzeugt hat. Wir teilen da sehr viel. Jetzt muss ich ein bisschen das auch vorweg schicken. Also wenn sich das jetzt, es war ein bisschen undankbar, da eine Kritik zu formulieren, weil ich weitgehend tatsächlich damit d'accord gegangen bin. Dann muss man das natürlich so ein bisschen zuspitzen. Wenn das jetzt irgendwann auch bärbeißig oder polemisch klingen sollte, dann ist das auch eher so alten linken Gewohnheiten geschuldet. Und irgendwie um dem Willen, dass das irgendwie diskutierbar wird. Ich glaube, so ein Grunddurchzieher für unsere Kritik kann man schon mal vorweg schicken. Also in diesem Spektrum von möglichen linken Haltungen, die ihr da in dem Papier aufmacht, also von Eventmanager auf der einen Seite bis zu reiner Kritik, lagern wir uns, glaube ich, eher dem letzteren Pol an. Also wir sind eher Leute, die diese reine Kritik betreiben, auch wenn wir das nicht gern machen. Und aus der Perspektive ist das jetzt auch diese drei Punkte, die ich jetzt machen will. Der erste ist, da geht es um den Zusammenhang von Krisenanalyse und Strategiekonzept. Zweiter Punkt geht es dann, das kann ich ja vielleicht noch wegschicken. Also wir haben mit diesem mit der Krisenanalyse und mit dem Klassenkonzept und besonders mit der Wiedereinführung des Klassenkonzepts, also diesem Abschied vom Proletariat, das haben wir sehr begrüßt und finden wir absolut richtig. Dafür habe ich ja damals auch gar nicht viele Anmerkungen zu. Wir haben uns tatsächlich auf diesen Praxisteil konzentriert. Das erste war, habe ich gesagt, Krisenanalyse und Strategiekonzept. Das zweite ist die Frage eben der Praxis. Das könnte man zuspitzen auf die Frage, was heißt eigentlich Vernetzung? Und der dritte Teil ist die Frage, ihr diskutiert Strategie und Organisation ziemlich gleichlaufend. Und da war die Frage, ob man das eigentlich immer tun muss oder ob man das nicht auch trennen könnte. So, zum Ersten. Wir unterstützen, wie gesagt, diese Krisenanalyse, finden wir weitgehend richtig. Dass man jetzt angesichts der Krise nicht in so eine Euphorie verfällt, wie das in diesem Blockupy-Spektrum teilweise ja vertreten wird oder auch anderswo, dass jetzt endlich die Chance da wäre, die Krise zu politisieren und dann irgendwie die Koordinaten des Diskurses über die Krise verschieben will oder wie auch immer das dann heißt. Also da teilen wir eure Skepsis. Trotzdem denken wir festgestellt zu haben, dass eigentlich in dem Papier die weitgehend richtige Krisenanalyse und auch auf der einen Seite und die sehr interessanten Strategiekonzept auf der anderen Seite eigentlich nebeneinander stehen und in einem Verhältnis von Äußerlichkeit bleiben. Also es folgt nicht auseinander, außer dass man sagt, die Krise ist so scheiße, dass so eine gewisse Dringlichkeit jetzt da wäre, etwas zu tun, aber es wird nicht irgendwie weitergehend aufeinander bezogen, außer daraus, dass es bezogen sein müsste. Also dass da draußen irgendwie eine epochale Krise tobt, die auch eher noch schlechter wird, also die noch schlimmer wird, die sich vertieft, dass dadurch neue Kämpfe auch in Deutschland und gerade in Deutschland hervorgetrieben werden sollten, das finden wir richtig, dass das aber bisher nicht in einem nennenswerten Umstand stattgefunden hat. Das kann man beklagen, man muss es aber erstmal analysieren, warum das so ist. Das macht ja so ein bisschen in dem Abschnitt über den Wettbewerbs- und Krisenkooperatismus des DGB, da wird das so angedeutet, aber ich glaube, es wäre auch eine Aufgabe von einer materialistischen Analyse, genau rauszuarbeiten, warum es offenbar im Moment noch gute Gründe für deutsche Proletinnen und Proleten gibt, dass ihnen der eigene Arbeitsplatz näher ist als die Klassenbrüder und Klassenschwestern in Griechenland. Man muss die eigene Position ja auch so ein bisschen markieren, da haben wir uns überlegt, welchen Ismus wir uns eigentlich anziehen könnten. Also gegen diese Suche nach dem Willen, die Krise zu politisieren und auf die Suche nach einem Subjekt für diese Politisierung, würden wir uns eher auf einen, wir haben das so genannt, das ist ein bisschen ironisch von mir aus, ultramatikistischer Objektivismus Wir beziehen uns auf Matikismus beziehen auf Matik, Paul Matik. Das ist der Rätekommunist, der also sehr stark so eine Krisenanalyse gemacht hat, für den auch immer klar war, also der Rätekommunist, der eben auch nichts von Parteien hält, der auch für eine spontane Organisation hält, der für den immer klar ist, dass es nur die Krisenhaftigkeit des Kapitals selbst sein kann, die Proletin irgendwann in die Lage versetzt, das Kapital zum Teufel zu jagen, dass man diese Krisenhaftigkeit selbst, in diese Krisenhaftigkeit aber selbst nur sehr begrenzt intervenieren kann. Das finde ich also weder positiv noch negativ. Also ihr arbeitet das schön raus, dass diese Linkskeynesianer immer die Illusion haben, dass sie in die Krise irgendwie so intervenieren können, dass es soziale Krisenlösungen geben könnte. Das arbeitet ihr schön raus, dass das nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite kann man, glaube ich, auch sehr begrenzt nur in diese Krise forcierend hineinwirken und sie sozusagen sozialrevolutionär systemsprengend beeinflussen. Das ist das, was wir jetzt Objektivismus nennen würden. Also es geht eher darum, wirklich die objektiven Krisentendenzen immer genau zu analysieren und zu gucken, was das mit der Klasse macht und was die Klasse damit macht. Aber diese Vorstellung, dass man das tatsächlich forcieren kann, die Krise, da wären wir skeptisch. Zum Zweiten, zu diesen Praxisvorschlägen. Das ist ja, das fanden wir eigentlich das Interessanteste an dem Punkt. Das ist an eurem Papier. Ihr schreibt, dass man den nur in einem Sprung erreichen kann. Die Praxis, das würden wir jetzt tatsächlich auch schon zum Ausgangspunkt der Kritik machen. Die Praxisvorschläge sind ja erfreulich konkret. Dadurch werden sie natürlich auch angreifbar. Wir würden das jetzt so zuspitzen, dass man sagen kann, dass die Strategie und Organisationsvorschlag der Sache selbst im Klassenkampf letztlich äußerlich bleibt und dadurch dieser ganze Vernetzungswille so eine technisch-voluntaristische Schlagseite kriegt. Dass in Deutschland bisher Kämpfe ausgeblieben sind, die der Krisendynamik adäquat wären, wird in dem Papier letztlich auf ein Strategiedefizit und auf eine Organisationsschwäche der Linken zurückgeführt. Das überschätzt aber unserer Meinung nach die Rolle, die selbst eine gut organisierte Linke in der Krise haben könnte. In dem Papier wird dann Vernetzung so ein bisschen zum Zauberwort und wir würden davor warnen, dass dieses Wort jetzt selber wieder zu fetischisieren oder diese Vorstellung von Vernetzung. Ich will das in zwei Punkten jetzt ausführen. Bezogen auf dieses Drei-Schichten-Modell, das ihr am Ende des Papiers entwerft, also dieses auf der einen Seite gibt es diese lokalen Kämpfe, dann gibt es irgendwie überregionale Vernetzung und dann gibt es dieses Büro, dann irgendwie diese Vernetzung gewissermaßen verkörpert. Dagegen würden wir, das finde ich erstmal plausibel und so, das ist ja eben auch dieser Rückbezug auf das SB und so, auf das sozialistische Büro finden wir sehr plausibel, auch dass man da jetzt nicht so tut, als ob es noch neu erfinden könnte, sondern guckt, was gab es denn da schon. Im Moment muss man aber ja konstatieren, dass schon die Kämpfe auf dieser lokalen Ebene, also das Kämpfe auf der lokalen Ebene, die dann durch Vernetzung auf ein neues Niveau gehoben werden könnten, dass es die zurzeit gar nicht gibt. Das heißt nicht, dass es keine Kämpfe gibt. Es gibt ja durchaus jede Menge in den letzten Jahren kleine Kämpfe, Streiks und so ein Aufflackern von einem militanteren Widerstand. Es gibt diese Streiks bei Amazon in den letzten Wochen und Monaten, wo immer mal wieder Leute von uns auch hingefahren sind, in Leipzig oder in Poznan auch. Bei dieser Neupack-Streik in Hamburg vor einem Jahr oder so, da kenne ich auch Leute, die da hingefahren sind, das war eine sehr radikale Sache eigentlich. Dann eben vor Ort eher in Berlin die Kämpfe von Mieterinnen und die ganze Refugee-Proteste. Aber es gibt eben auch den großen GDL-Streik in den letzten Wochen, wo man ja nochmal auf eine schöne, fast schulbuchmäßig vorgeführt kriegt, was Produktionsmacht mal geheißen hat. Also das ist ja tatsächlich beeindruckend. Jetzt ist es aber sicherlich, denken wir, es ist zwar schade, aber es ist kein Zufall, dass diese Kämpfe weitgehend sich nicht im größeren Ausmaß aufeinander bezogen haben. Jetzt müsste man, und ich glaube, das ist eben kein Zufall, weil man, glaube ich, ausführen könnte, und das müsste man dann eben erstmal ausführen und analysieren. Man müsste erstmal aufzeigen, wie die Verbindungen zwischen einem Freiburger Mieter, einer Hamburger Neuparkarbeiterin, einem polnischen Amazon-Packer und einem Geflüchteten auf dem Oranienplatz in Berlin eigentlich sind. Also man kann natürlich sagen, die sind alle irgendwie proletarisiert und irgendwie sind betroffen vom Klassenkampf von oben. Aber wie genau die materiellen Verhältnisse zwischen denen sind und wo sich die Interessen tatsächlich überschneiden und wo eben auch nicht, das müsste man erstmal herausarbeiten. Und das Zweite, das hast du jetzt aber, das hat Robin gleich am Anfang auch schon so ein bisschen zurückgenommen, also diese Vorstellung von einer chinesischen Mauer zwischen den isolierten Tagescampen und den, auf der einen Seite und den weit gespannten sozialistischen Zukunftsvorstellungen auf der anderen Seite, also was zitiert ihr aus dem SB-Papier, hast du eben gesagt, das ist idealtypisch. Das ist tatsächlich, bin ich mir nicht sicher, ob es die so tatsächlich gibt. In den Mietkämpfen zum Beispiel und bei den Refugee-Protesten in Berlin, glaube ich, war es überhaupt nicht so, dass diese Leute, die da engagiert sind, keine weit ausgreifenden Vorstellungen davon hatten, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie das mit dem globalen Kapitalismus zusammenhängt. Also wenn man auf Veranstaltungen da gegangen ist, ist man eigentlich die ganze Zeit damit konfrontiert worden, mit diesen Vorstellungen, mit diesem, wie das im globalen Gesamtzusammenhang betrachten ist. Das sind dann öfter vermurkste Theorien, die ein bisschen vermurkst drüber kommen, denen wir uns nicht anschließen können. Das läuft oft auf so eine Neoliberalismus-Schelte raus oder auf irgendwie eigentlich alte Anti-Imperialismus-Theorien. Aber es ändert nichts daran, dass die Leute sich tatsächlich einen Kopf drüber machen, wie das in globalen Zusammenhängen steht. Denen müsste man das, glaube ich, nicht, also da könnte man in eine Diskussion drüber eintreten, aber sie warten nicht drauf, dass sie irgendwie in Bezug gesetzt werden. Das sieht bei einem beim GDL-Streik vielleicht anders aus. Ich muss zugeben, dass ich bisher noch nicht mit einer GDL-Militanten darüber diskutiert habe. Ich vermute, das ist jetzt aber tatsächlich Spekulation, dass es da womöglich tatsächlich so eine Tellerrand-Mentalität gäbe. Ich denke aber auch da, könnte man von außen schwer durchbrechen. Also es ist eben da auch kein Zufall, dass die GDL bisher nicht gegen rassistische Kontrollen in der Bahn und gegen Mobilitätsbeschränkungen für Refugees gestreikt hat. Es gibt sicherlich auch bei der GDL-Militante, die das unterstützen würden, aber dass das nicht zur Gewerkschaftsforderung wird und dass das nicht primäres Anliegen ihres Kampfes ist, das ist, glaube ich, erstmal so. Und da müsste man, glaube ich, dann nochmal genauer hingucken. Und da fanden wir in einem Papier diese Bezugnahme auf den Care-Bereich ganz interessant. Da scheint es ja bei euch Erfahrungen zu geben, irgendwie womöglich auch mit Kämpfen in diesem Bereich. Da wären wir dann noch neugierig, davon zu lernen. Und jetzt schließlich, ein bisschen habe ich noch, oder? Ja, das dritte Punkt ist jetzt nochmal ein bisschen grundsätzlicher. Die Frage, ob es eigentlich richtig ist, dass Strategiefragen immer als Organisationsfragen diskutiert werden müssen. Also es liegt ja schon nahe, dass wir sagen nein. Wenn man das nämlich tut, also wenn man Strategiefragen immer gleich in Organisationsfragen übersetzt und nur als solche diskutiert, wird Organisierung bzw. Organisation sehr schnell zu so einem universellen Problemlöser und das ist, glaube ich, das überzieht das Konzept auch. Also aus Angst davor, jetzt abstrakt utopische Revolutionsfantasien zu verbreiten oder auch aus der historisch erfahrungsgesättigten Scheu davor, jetzt in diese Pose des Feldherrn ohne Truppen zu verfallen, der jetzt irgendwie das Weltproletariat auf seinem Schachplan so hin und her schiebt, sagt ihr, dass man sich darauf konzentrieren soll, die eigene Proletarisierung nochmal genau anzugucken und von dieser eigenen Proletarisierung auszugehen. Und ihr fragt euch dann, wie man im Rückbezug auf die eigene Proletarisierung dann ein Klassen- und Totalitätsbewusstsein entwickeln kann. Und wie man das dann auch verstetigen könnte. Das ist natürlich sehr, sehr richtig. Und das würde ich auch sozusagen gegenüber jedem, wenn ich jetzt mit einem, also wenn ich das tun würde, mit einem linken Polit-Event-Organisator zu diskutieren, würde ich genau das tun. Ich würde natürlich genau betonen, man muss auf die eigene Proletarisierung zurück. Aber diese Grundbewegung zurück zur eigenen Proletarisierung, da muss man aufpassen, dass das dann nicht auch in gewisser Weise wieder zur Fessel wird. Also dass man sozusagen nur die Dinge diskutiert, die man in Bezug auf die eigene Proletarisierung fassen kann. Und in diesem Artikel, den ihr uns auch noch geschickt habt, der aus diesem Buch, da schreibt er, da zitiert der Kral ja auch mit dem Begriff der sozialrevolutionären Fantasie. Und wir fragen uns, ob man dieser sozialrevolutionären Fantasie nicht auch mal die Zügel schießen lassen könnte und auch mal wieder gemeinsam über revolutionstheoretische und revolutionsstrategische Fragen diskutieren, ohne sich gleich immer davon deprimieren zu lassen, welche Rolle jetzt die eigene kleine Proletarier-Existenz und die eigene kleine Politgruppe dabei spielen könnte. Wenn man immer schon von dieser eigenen empirischen Situation als Individuum und als Gruppe ausgeht und das irgendwie quasi gewissermaßen zum Reality-Check für die eigene Strategie macht, dann droht das Ganze im organisatorisch-technischen stecken zu bleiben. Und stattdessen würden wir jetzt, ihr schreibt ja hier von Reiseplänen in Richtung Utopia, da könnte man auch wieder Strategiedebatten führen, wo es darum geht, auf dem gegebenen historischen Entwicklungsstand der Produktivkräfte versuchen, inhaltlich Chiffren wie Abschaffung der Lohnarbeit oder Selbstabschaffung des Proletariats zu klären. Was heißt das eigentlich? Wie sähe das heute aus? Also was was könnte man daraus konkret folgern? Und von dieser inhaltlichen Klärung aus könnte man dann vielleicht auch tatsächlich auch diesen Begriff der Vernetzung nochmal anders angehen. Also nicht als eine technische, technisch-organisatorische, das ist durch das Wort leider so ein bisschen nahegelegt. Also man denkt immer gleich ans Netz und an irgendwelche Schaltstellen und irgendwas, was da verbunden werden muss und da muss man sich anschließen und so. Vielleicht könnte man aber tatsächlich Vernetzung nochmal inhaltlich begreifen und gucken, wie sind tatsächlich die materiell-stofflichen und politisch-ökonomischen Zusammenhänge zwischen den Klassenfraktionen und Fraktionen, die man da jetzt zusammenbringen will, wie sie ist tatsächlich, welche Übereinstimmungen, aber auch Gegensätze in den Interessen und Bedürfnissen beispielsweise von einer GDL-Lokführerin, einem Mieter in Friedrichshain oder einer Amazon-Packerin gibt es denn? Und welche gibt es nicht? Wo gibt es da tatsächlich noch reale, objektive Grenzen dieses Zusammenhangs? Das klingt jetzt so ein bisschen wahrscheinlich nach dieser alten operaistischen Forderung der Untersuchung und das kommt sicherlich auch daher. Aber auch da würde ich wieder sagen, muss man natürlich aufpassen, dass man das führt dann auch immer in diesem Rückbezug auf die eigene Erfahrung, führt schnell in so ein Klein-Klein. Also das ist jetzt sehr polemisch gesagt. Man kann das auch versuchen, sozusagen ein bisschen großflächiger zu untersuchen, aber tatsächlich in diesem materiell stofflichen Sinn, im Sinne von Interessen und Bedürfnissen und nicht so sehr als Frage von Organisation. Also ich habe jetzt ein bisschen die Rolle des Destruktivus übernommen, aber vielleicht führt das ja irgendwie auch zu einer Diskussion. Soweit erstmal. Dankeschön. Gut, wir werden jetzt noch eine Runde starten, und zwar eine Antwortrunde, wo ihr auf euch gegenseitig Bezug nehmen könnt, wenn es nicht irgendwelche Zwischenfragen gibt. Danach würden wir gerne die Diskussion öffnen, wenn nicht eine Raucherpause erwünscht ist, ich weiß es nicht. Jetzt machen wir aber erstmal weiter. Gut, ich würde sagen, wir behalten die Reihenfolge ein. Ja, gut, ist jetzt natürlich ein ziemlicher Batzen. 11 Punkte auf der und mindestens 3 auf der Seite. Vielleicht kurz zum Anfang nochmal ein bisschen zum Kontext des Papiers, weil das vielleicht auch nochmal ein paar Dinge klärt. Also es fing ja tatsächlich an als ein Prozess der Selbstverständigung. Ne? Und wir wollten unsere eigene Praxis reflektieren. Und deshalb bezieht oder ist primärer Adressat dieses Papiers auch genau das Umfeld, in dem wir uns quasi bewegt haben. Also deswegen kommt die autoritäre Linke nicht vor. Weil wir erstmal unsere eigene Praxis und die Praxis von denen, mit denen wir so zusammengearbeitet haben die letzten Jahre, im Blick nehmen wollten. Und es ist ja auf jeden Fall auch so, dass also die Wobblies oder das Teilnetzwerk, was es hier in Frankfurt ja auch gibt, die arbeiten teilweise schon auch in so einem Organisationsmodus, wie wir den vorschlagen. Also dass da auf jeden Fall nochmal der Punkt wäre, es bezieht sich eben auf Gruppen unserer Machart. Dann bastel ich vielleicht mal kurz zum zweiten Block zusammen. Also du hattest ja angemerkt, dass der Zusammenhang von Krisenanalyse und Strategie nicht wirklich existent ist in dem Papier. Das würde ich tatsächlich auch so sehen, das ist sehr mangelhaft und hängt eben genau mit dem Punkt zusammen, den du angesprochen hattest, dass eine konkrete Klassenanalyse fehlt. Und das begründet sich im Grunde daraus, dass für uns erstmal, also gerade weil eben der Abschied von der Klasse in dem Spektrum, was wir adressieren wollen, so groß und massiv war, mussten wir uns erstmal mit dem Grundkonzept des Klassenkampfs erstmal wieder vertraut machen und den Mut quasi finden, dieses Konzept irgendwie mal wieder in den Mund zu nehmen und zu schmunzeln. So, dass es da wirklich erstmal ganz basic-mäßig darum ging, was kann man mit diesem Konzept eigentlich machen, und dann eine konkrete Klassenanalyse zu betreiben, ist natürlich noch eine Riesenaufgabe, die auf jeden Fall noch aussteht, und aus der dann eben auch weitere Verbindungslinien zwischen Krisenanalyse und Strategie entstehen könnten, auch genau in diesem Sinne von Vernetzung inhaltlich begreifen. Genau, und so ein großer Teil, glaube ich, der Kritikpunkte basiert eben darauf, dass wir es jetzt nicht geschafft haben, auch wenn wir fast 2 Jahre gebraucht haben, in dieses Papier noch eine konkrete Klassenanalyse einzubauen. genau, da sind wir auf jeden Fall an weiteren Diskussionen auch interessiert, wie das funktionieren könnte. Oder müssen uns da eben selber auch noch in viele Dinge reinlesen, die es da gibt. Wobei wir jetzt eigentlich gehofft hatten, der Punkt, Dinge zu lesen und niederzuschreiben, mal vorbei ist und wir könnten auch mal in die Praxis gehen. Genau. Also in dem Sinne kann ich da auf jeden Fall erstmal nur recht geben, dass es da einen fehlenden Zusammenhang gibt zwischen Krisen- und Strategie. Und aus dem erklärt sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Eindruck des Voluntaristischen bei der Vernetzungs- und Organisierungsfrage. Ja. Ich bleibe am besten erstmal noch kurz bei diesen grundlagentheoretischen Dingen und komme dann nochmal zu den Organisationsaspekten. Zum Klassenbewusstsein und auch der ums ganze Kritik vielleicht kurz. Also man kann diese Trennung auf jeden Fall machen, von Klassenbewusstsein an sich und Klassenbewusstsein für sich. Ob man das genau mit den Begriffen machen muss, ist dann noch eine andere Frage. Aber klar, natürlich haben die Leute, die tagtäglich arbeiten gehen, auch irgendein Bewusstsein. Und das ist in der Regel alles andere als erfreulich. Das ist auch überhaupt kein Streitpunkt, was wir halt in Bezug auf die ums ganze Kritik, klar ist das ein bisschen unfair, dann eine Interviewpassage zu nehmen, die dann zurückzubeziehen auf den Text von vor 5 Jahren. Aber es ging an dem Punkt auch weniger darum, jetzt ums Ganze komplett irgendwie niederzumachen, sondern den Punkt zu machen, also es sollte ja nur ein Beispiel dafür sein, was passiert mit der Praxis, wenn man sich vom Klassenkonzept verabschiedet. Und da haben uns halt die Punkte rausgesucht, wo begründet wird, warum man sich vom Klassenkonzept verabschiedet. Und fanden es dann eigentlich relativ plausibel aufzeigbar, was für eine Praxis dann dabei rauskommt. Also diese Interviewpassage, man überlegt halt, was könnten gute Themen sein, versucht dann irgendwie seine Flugblätter zu schreiben, Argumente zu finden und guckt dann, wer so mitmacht. Das hat halt tatsächlich nicht viel mit strategischen Überlegungen zu tun. Und natürlich auch für uns meistens eher ein Eindruck von außen. Was da sonst bei euch intern diskutiert wird, wissen wir natürlich auch nicht. In Teilen ja. Aber alles können wir uns da auch nicht ausmalen. Ja, und das sind auf jeden Fall auch Zuspitzungen gewesen, genauso mit diesen idealtypischen Auseinanderhaltungen, um die eigene Praxis noch ein bisschen zu verorten. Das heißt dann eben auch, dass, da gehen wir auch völlig d'accord, wir wollen jetzt nicht dafür sprechen, jegliches Event abzusagen. Natürlich braucht es auch immer wieder diese Punkte zum Zusammenkommen. Der Punkt, also wir betonen das sehr in diesem Papier, dass es das braucht, weil wir in den letzten Jahren halt den Eindruck hatten, man bereitet irgendwie ein Jahr lang irgendein Event vor und findet daneben überhaupt gar keine Zeit mehr, genau solche Dinge zu machen, zu irgendwelchen Streiks hinzugehen, mal mit den Leuten zu reden und zu gucken, was kann man da vielleicht weiter draus machen. Oder ne, wenn die Frankfurter Bahnstreikleute, vielleicht gibt es da ein paar, die sich die Interessen hätten, sich mal mit einem Netzwerk soziale Arbeit oder sonst wem zu treffen und da kann man irgendwie vermitteln. Also das ist halt eine kleinteilige Arbeit, die auch viel Zeit kostet und die halt nie gemacht wird, weil sich alle immer auf solche Events konzentrieren. Deswegen waren wir da so ein bisschen vehement, diese Form der Politik zurückzuweisen. Dann noch der andere Aspekt zum Klassenkampfbegriff. Du warst ja jetzt nicht mal so sicher, ob das noch so teilen würdest. Also bei uns ist auf jeden Fall auch klar, Klassenkampf ist erstmal ein Ding, das läuft immanent ab und ist eben nicht an sich irgendwie revolutionär. Aber es kann eben, oder das revolutionäre oder transzendierende Moment kommt halt dann mit rein, wenn es diesen negativen Touch kriegt. Ne? Also wenn man muss sich ja erstmal als das begreifen, als was man nicht mehr sein will. Sonst kann man sich auch nicht abschaffen. Und das wäre halt eher der Punkt, man muss sich begreifen als eine Klasse, die eben nicht über die eigenen Bedingungen der Reproduktion verfügt. Und wenn man das mal hat, dann kann man eben auch versuchen, sich von dem Klassenkampf, ne, als reinen Klassenkampf zu lösen, sondern auch versuchen, was Neues aufzubauen. Also deswegen auch da versuchen, den Begriff des Klassenkampfs zu dialektisieren, genauso wie den Bedürfnisbegriff, und nicht nur als rein immanentes Moment zu betrachten, sondern eben die Potenzialität, die da drin liegt, zu sehen, genauso wie mit Potenzialität in Bedürfnissen sehen kann, zumindest in manchen. Gut, ich glaube, das war erstmal so das Grobe zu den theoretischen Dingen, die technische Lösung der Organisationsfrage. Das hat mich ein bisschen verwundert, dass das so technisch rüberkam. Also es mit dem Büro, wir haben da auch öfter ein bisschen drüber geflaxt. Wir wollen ein Büro. Passte aber eben auch gut in dieses Konzept vom sozialistischen Büro, was eben genau nicht darin gipfelt, irgendwie zu sagen, man hat da so einen Anlaufpunkt, wo man hingehen kann, um Flyer zu drucken und dann irgendwie Flyer für andere zu verteilen. Sondern wir haben das ja schon inhaltlich ein bisschen anders aufgezogen, worum es da gehen soll. Sondern, also es ging ja primär darum, dass es innerhalb einer vernetzten oder organisierten Struktur, die eben auf bestimmten Arbeitsfällen oder Basisgruppen basiert, eine Kommunikationsschnittstelle gibt, die solche Funktionen übernimmt, wie Beispiel jetzt bei den Kita-Streiks. Da war so eine Frage, die auch mal kurz, oder habe ich in einer Zeitung mitgekriegt, wenn man die Kinder nicht in die Kita schicken kann, habe ich dann das Recht, nicht auf der Arbeit zu erscheinen, weil ich sonst die Versorgungspflicht irgendwie nicht nachkommen würde. Das ist eine Frage, die könnte auftauchen, wenn man versucht, als Kita-Streikende sich mit anderen, oder umgekehrt, wenn andere Lohnabhängige sich mit Kita-Streikenden solidarisieren wollen, könnte diese Frage aufkommen. Dann könnte man so ein Büro adressieren und irgendwie fragen, habt ihr irgendwie einen Anwalt parat, der da mal kurz Auskunft geben kann und wie können wir das irgendwie bei uns im Betrieb durchhauen, dass wir halt nicht zur Arbeit müssen, weil wir aufs Kind aufpassen müssen. Und solche Funktionen sollte ein Büro übernehmen. Also ein Anlaufpunkt zu sein für solche Fragen und dann Wissen zu vermitteln, Erfahrungen auszutauschen, gab es sowas schon mal, wie ist das da gelaufen? Das war eher der Punkt und überhaupt nicht so ein total technischer, sondern ja, Ergänzung. Ja, vielleicht auch als Ergänzung von dem Beispiel, das du jetzt gebracht hast. Also ich glaube, das Wichtige wäre doch auch genau dieser Informations- und Erfahrungsaustausch, weil genau diese Gruppen, die du erwähnt hast, von denen, die kennen wahrscheinlich die wenigsten hier im Saal, behaupten, die Zahl tendiert gegen Null und das ist ja so ein bisschen Problem. Über so eine Struktur könnte man zum einen solche Erfahrungen austauschen, man könnte sie systematisieren und auch die Leute, die in Bremen in dieser Branche arbeiten, könnten sich zum Beispiel erstmal in einer Branche mit Leuten aus anderen Regionen zusammenschließen und genau diese Erfahrungen eben auszutauschen über Kampfmöglichkeiten. Und genau solche konkreten Erfahrungen würden einem dann ja auch eben wieder bei der Analyse der Klassenzusammensetzung helfen. Wenn man das mal gemeinsam zusammenfinden würde. Da würde ich so ein bisschen mehr helfen. Ja, und also das wäre auf jeden Fall dann auch Teil von so einer Organisation, dass man im Grunde Foren schafft, wo man gemeinsam im Grunde so eine konkrete Klassenanalyse mit den Leuten, die die Klasse sind, quasi diskutiert und nicht einfach nur so ein bisschen akademisch von außen guckt, wie kann man das jetzt sortieren, sondern die Konflikte halt selber dadurch provoziert, dass man die Leute in einen Vernetzungsprozess bringt. Genau. Gut, ja, das mit der Fetischisierung, das mit der Vernetzung und auch dieser voluntaristischen Schlagseite. Also würde ich einerseits sagen, ja, die gibt's. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir halt in dem Diskussionsprozess ein Ergebnis haben wollten. Worauf kann man jetzt hinarbeiten? Wir wollen irgendwie auch praktisch werden. Und auch wenn man vielleicht die Krisendynamik nicht unbedingt zuspitzen kann, in einem wirklich prägenden Maße, ist, glaube ich, bei jedem revolutionären Prozess, also es wäre dann wieder die Diskussion über Revolutionstheorie, so ein gewisses Maß an Voluntarismus auch nötig, weil die andere Seite funktioniert auch nicht. Man kann halt nicht abwarten, bis irgendwie was passiert und dann kracht der Laden und wir haben plötzlich Sozialismus, sondern man muss ja irgendwie immer versuchen, seinen Willen in die historischen Prozesse einzubringen. Und das geht halt auf die beste Art und Weise, wenn man sich organisiert. Und daher würde ich da vielleicht eher ein bisschen offensiv sagen, ja, wir haben eine voluntaristische Schlagseite und die wollen wir auch haben. So, ich weiß nicht, was ich jetzt noch vergessen habe. Ich mache hier erstmal Stoff. Es sei denn, es gibt noch von anderen Mitschreibenden Ergänzungen. Nicht? Gut, dann hättet ihr jetzt nochmal die Chance, gegeneinander zu schießen oder nochmal auf. Und das Publikum. Also, ja, das könnten wir auch machen. Vielleicht später beim Bier. Ich hätte tatsächlich, wenn es möglich ist, kurz vier so an Anmerkungen oder so. Also, weil ich habe auch von deiner Position quasi jetzt das erste Mal gehört und genau. Ja, also so ganz kurz, mir ist halt einfach nur aufgefallen, das, was du als Untersuchung angebracht hast, das ist ja einfach sozusagen das ist ja extremst ähnlich zu dem anderen operaistischen Begriff, den ich eingebracht hatte mit der Neuzusammensetzung der Klasse. Einfach nur, also fand ich einfach nur spannend, irgendwie auch mal das zu betonen. Ich wollte mal ganz kurz zu diesem sozialistischen Büro was sagen. Da habe ich nämlich schon das Gefühl, dass da ein paar Differenzen jeweils zwischen uns auf der einen Seite und vermutlich euch beiden auf der anderen liegen. Also sehr sympathisch am sozialistischen Büro, finde ich, im Nachklang habe ich ja noch nicht erlebt, dass es da keine Trennung zwischen politischer Sphäre und ökonomischer Sphäre gab. So. Und das ist ja so sonst ja der Klassiker, wie bei den MLern und den Sozis und beim DGB sowieso, das ist aufgrund dieser Mea, dass die Lohnarbeitenden ja nur so ein trade-unionistisches, gewerkschaftliches Bewusstsein hätten, sind sie eh zu doof, um irgendwie was Politisches zu machen. Deswegen braucht es irgendwie die Partei, die sie wahlweise führt oder bei den Sozis den Staat übernimmt. Genau. Und da ist das sozialistische Büro dann eine sympathische Alternative dazu. Aber du hast dich da auf Mathik und die Spontaneismus-Theorie bezogen und da würden wir, glaube ich, nochmal stärker stark machen dagegen, dass es schon eine Organisierung braucht. Eine, die auch versucht, Strategien zu entwickeln aus Analyse heraus. Das setzt uns tendenziell so diesen Ruch des Leninismus aus. Ich komme doch nicht aus der Nummer heute Abend auch nicht raus. Aber das sozialistische Büro, um jetzt quasi einfach mal Geschichte als Argument zu missbrauchen, ist ja nicht, also behaupte ich letztendlich auch eben daran gescheitert. Ähnlich wie die Gewerkschaften der 20er rund um die KWD, die auf die euch auch ein Papier bezieht. Also dieses von eben kein über Inhalte und verbindliche Analysen miteinander versuchen, eine Strategie und Taktik zu entwerfen. Und das ist schon ein Moment, dass ich da mal dagegen betonen wollen würde. Ich fand unglaublich sympathisch, dass du dich positiv bezogen hast darauf, wir müssten mal versuchen, über Revolutionstheorie zu schnacken. Jedenfalls innerhalb von uns Ganze werden wir dafür ja immer gehänselt oder so. Genau, ich finde, genau, und auch dieses. Also vielleicht könnte ja eine Brücke zwischen diesem Verlieren im Klein-Klein und dem Malen der Utopie sein, sich Gedanken zu machen über Strategien dazwischen. So. Also sonst war ich auf der einen Seite das Bild des kommunistischen Übermorgens und ansonsten beschäftige ich mich mit der Bildung meines Komitees im Betrieb und bringe das Ganze überhaupt nicht zusammen. Und zusammen bringe ich das ja über eine Analyse und dann eine Strategie, woraus dann eine Taktik so folgt. No, aber ansonsten sehr, sehr spannend und großartig. Vielleicht viertens, letztens abschließend, das überzeugt mich leider immer noch nicht so richtig mit dem Büro. tut mir leid. Also ich fand, es klang jetzt schon wieder sehr technisch mit dem Anwalt und so. Ich verstehe nicht ganz, also ich würde sagen, das ist ein ureigener Job von Gewerkschaften. Wir dürfen da halt nur nicht so einen Blick haben, der DGB-Gewerkschaften, die tatsächlich branchenmäßig organisiert sind, die tatsächlich zwischen Politik und Ökonomie trennen. Sondern ich würde sagen, braucht irgendwie eine Gewerkschaft, die keine Trennung zwischen Politik und und Ökonomie betreibt. Und das ist, die braucht kein Büro, um einen Anwalt irgendwie anzuschnacken. Das können die Kolleginnen und Kollegen schon selber. Was es aber tatsächlich braucht, das ist ja das, was wir mit diesem schrägen Begriff strategische Zentren, also bewusst im Plural in unserem Papier beschreiben, das sind so, glaube ich, Orte tatsächlich gesamtgesellschaftlicher Reflexion, Analyse und Strategiebildung. Das hast du ja so ein bisschen so beschrieben, genau, und das, da würde ich so mitgehen, aber der Rest überzeugt mich leider nicht. Ich Ja, ich würde nur ganz kurz was zu dieser zu diesem Klassen, jetzt doch zum Klassenbegriff nochmal. Also es ist klar, es ist Papier, das ist sozusagen aus einem bestimmten Umfeld in ein bestimmtes Umfeld hineingeschrieben. Da zum Beispiel, dass er jetzt nochmal ganz ausgiebig rechtfertigt, warum er von Klasse redet, da hatten wir jetzt nicht so ein Problem mit. Das war sozusagen geschenkt und auch haben das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wir fanden auch sehr gut, dass ihr da eigentlich auch so einen objektiven Klassenbegriff habt. Also nicht, es gibt ja dieses alte autonomistische sozusagen, Klasse ist immer da, wo Klasse kämpft irgendwie, sondern dass er sagt, nee, man kann durchaus objektive Bedingungen dafür definieren, was Klasse ist, und das ist zu allen diese Trennung von Produzentinnen und Produktionsmittel und dieses System der Trennung, was daraus folgt. Das, was daraus aber so ein bisschen dem entgegensteht, ist tatsächlich, also ich mache jetzt nochmal den Objektivismus-Onkel, ist, dass man auch fehlende Verbindungen innerhalb der Klasse und Blockaden und Grenzen, die haben dieselbe Objektivität wie Konvergenzen und Verbindungen. Und da steht sozusagen ein bisschen im Papier auch, glaube ich, geht das so ein bisschen quer, dass ihr einerseits so einen objektiven Klassenbegriff habt und andererseits aber doch einen sehr funktionalen Bezug darauf. Ihr sagt, was bringt der Klassenbegriff uns? Mhm. Und dann sagt er, der Klassenbegriff bringt uns, dass man Verbindungen zwischen verschiedenen Kämpfen herstellen kann. Das ist natürlich richtig, das ist natürlich klar. Also das ist die Funktion, dass man von dem Proletariat spricht und nicht von den Proletarisierten nur oder von der Vielzahl oder von der Multitude oder sonst irgendwas. Es ist so, der funktionale Bezug sagt aber, es geht euch vor allen Dingen darum, Verbindungen, Zusammenhänge, Konvergenzen von verschiedenen Fraktionen, Gruppen, die man sonst keinen Zusammenhang sieht. Aber es gibt eben auch diese Grenzen, es gibt auch objektive Grenzen, die man dann feststellen kann. Und das ist der jeweiligen Situation geschuldet. Das ist sozusagen, ich würde, wenn ich jetzt ganz allgemein sagen würde, würde ich sagen, klar, der Klassenbegriff ist dazu da, Funktionen, Verbindungen herzustellen. Aber wenn man sich konkrete Situationen anschaut, dann stößt man eben auch auf diese Grenzen. Auch an Grenzen von Kämpfen. Auch sehr weit fortgeschrittene Kämpfe, die dann irgendwann in sich zusammenbrechen oder irgendwie doch parteipolitisch auslaufen. Also wir haben mit vielen Leuten aus Griechenland geredet, die auch bei diesen Syntagma-Besetzungen dabei waren, und dann am Ende kommt der Scheiß raus, der jetzt da ist irgendwie. Und dann, das hat auch was damit, das ist nicht einfach nur, weil da falsch organisiert wurde, sondern das hat auch mit einer objektiven Lage zu tun, in diese Kämpfe geführt werden. Man merkt, also wenn ich das jetzt so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht tatsächlich so ein bisschen onkelhaft, das ist vielleicht so Optimismus, wenn man sich jetzt den Klassenbezug ins Boot nimmt und sich jetzt auf die Klasse bezieht, dass man dann sozusagen so einen Optimismus hat, dass es jetzt diesen großen Sprung nach vorn gibt, weil man jetzt diese objektiven Zusammenhänge herstellt. Da würde ich sagen, das tut es leider häufig auch nicht. Also der Bezug auf Klassenbegriffe kann auch zu diesen dazu führen, dass man plötzlich immer wieder mit Grenzen und Spaltungen konfrontiert ist, die auch eine sehr harte Objektivität haben. Das ist nur kurz, weil es jetzt immer das habe ich ja selber ein bisschen mit Mathematik irgendwie, also das, wir hatten auch dieser Mathematikismus oder so, es ist, also erstmal ist dieser Typ total sympathisch und so, aber es ist, der hat sehr valide Analysen gemacht, eben auch interessanterweise, der hat zum Beispiel die Arbeitslosenbewegung in den USA mit organisiert in der großen Depression, und das ist zum Beispiel was bisher, glaube ich, so auf der Ebene und auf dem Reflexionsniveau auch ein bisschen liegen geblieben ist. Würden es jetzt aber nicht empfehlen, also wir würden jetzt nicht, wenn irgendwo was geht, sagen, nee, Moment, versinnt euch auf Mathematik und zieht euch zurück, das überhaupt nicht, aber es ist ein bisschen leider dass die Lage der letzten Jahre einem das sehr geboten erscheinen lässt, da auch nicht so schnell drüber wegzugehen, über diesen Objektivismus, und das würde ich jetzt einfach nur unterstützen. Außerdem, wenn ich jetzt noch einen Satz sagen darf, man geht ja nicht nur deswegen nicht zu irgendwelchen Streiks hin, weil man die ganze Zeit Events organisiert, sondern auch, weil man Broschüren und Zeitschriften macht. Da vorne liegt die letzte Nummer des Cosmopolet, den gibt es zum Vorzugspreis von 5 Euro. Der neue ist seit 4 Jahren in der Mache und kommt diesen Sommer tatsächlich raus. Und dann gibt es noch eine neue Broschüre wo wir Interviews mit Aktivisten vom Tahrirplatz nochmal zusammengestellt haben. Die Genossen von uns vor Ort da geführt haben, kann man da vorne auch kaufen. 2 Euro. Und es gibt die ganzen Stapel von Flugblättern. Also die wollen mich auch noch bewerben. Ein Stapel Flugblätter, den kann man sich einfach so mitnehmen. Krisenlösung als Wunschkonzert, wo wir die ganzen staatslinken Vorstellungen, die in letzter Zeit bis rein ins linksradikale Milieu durchgeschlagen sind, in Berlin sehr dominant über die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wir immer nur noch Eduard-Bernstein-Stiftung nennen. Da haben wir uns im MAK irgendwie mit so ein paar Leuten angelegt, und die Artikel haben wir dann nochmal als Flugblatt zusammenkopiert und kann man sich gerne mitnehmen. So, jetzt der Werbeblock beendet. Ja, Dankeschön. Auch die Wobblies haben Werbung mitgebracht. Auch wir haben Propaganda da und auch die BA. Teletal lernen wir auf fast. Es steht dort sogar ein Wobbly-Sparschwein in Gold. Manche Sachen kosten auch was. Ich würde jetzt eine Pause machen, ich bin auch ein bisschen durch. Wir haben hier Getränke, aber ich glaube, das reicht mal weiter nicht. Vielleicht machen wir eine schnelle Runde Sushi-Bar. 10 Minuten oder so. Ja, das ja, das ist Sushi Bar. Da gibt es ja wirklich Sushi. Nee. Okay. Ja, wie macht man das aus? Das haben wir uns glauben lassen.